Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Das ist nicht hier die Startmelodie, aber das ist ein Telefon, das ich nicht abheben muss. Mal gucken, ob ich das irgendwie leiser kriege. Ruf aus, genau so. Und zwar, ja, eine neue Serie. Das war es natürlich so nicht vorgesehen. Also, hallo zusammen, mein Name ist Oliver Gassner. Ich sende wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam. Diesmal gleich dann auch von der Desktop-Cam. Und es soll hier auch in Zukunft wieder mehr Audio-Content geben. Zuerst werde ich, denke ich, so alle paar Tage in Anführungszeichen alten YouTube-Stream veraudioen. Das wird vielleicht nicht immer ganz gut passen, aber ich möchte mehr Audio-Content machen, und zwar möchte ich unter anderem auch deswegen mehr Audio-Content machen, weil Google hier eine neue Audio-Podcast-Strategie hat. Und zwar blenden wir dazu mal den passenden Artikel ein. Also bei Let's Surf soll es irgendwie darum gehen, dass ich irgendwas online gefunden habe und darüber ein paar Worte verlieren will, aber nicht irgendwie stundenlang schreiben will. Und deswegen machen wir das so. Und wir probieren das mal aus. Es geht hier um einen Artikel bei blog.pacific-content.com. Da geht es um ein Exklusivartikel von Steve Pratt. Das erwähne ich jetzt alles, damit die Leute, die das nur per Audio hören, das vielleicht nachgucken können. Und zwar ein Exklusivartikel zum Thema Googles neue Podcast-Strategie. Und die hat zum Ziel, also hier steht, it could double, die hat zum Ziel, die Podcast-Hörerschaft weltweit zu verdoppeln. Und dazu soll sich einiges tun. Das eine ist, dass Podcasts genauso wie Videos, Text und Bilder in die Hauptsuchkategorien bei Google, also wir können uns das ja mal angucken, also ich suche jetzt einfach das Wort Podcast, so, und dann kann man hier also sehen, ich habe ja alle Videos, News, Bilder, Bücher, mehr, und in diese Sequenz von dem Mehr, also Maps, Shopping, Flüge und Finanzen, und in diese etwas lange Liste, die, wie wir jetzt auf dem Bildschirm sehen, nicht ganz in eine Zeile passt, auch bei meinem etwas größeren Bildschirm. In diese Reihe soll jetzt auch Audio-Content bzw. Podcasts eingefügt werden. Vielleicht mal für die, die sich da noch nicht auskennen, Podcasts sind nicht einfach nur Audiodateien, die im Internet rumliegen. Manche verstehen das so. Podcasts sind Serien von Audiodateien, die abonnierbar sind. Also das, was wir, bevor das Wort Podcast geprägt wurde, als Audioblog bezeichnet haben, so wie manche ihren YouTube-Kanal vielleicht immer noch als Videoblog bezeichnen, also abonnierbarer Audio-Content, also Content, der immer mal wiederkommt, der abonnierbar ist und mit einer Software-Unterstützung sozusagen abgerufen werden kann. Inwiefern das jetzt dann wirklich so ist, dass Googles dass das jetzt alles hier irgendwie funktioniert, so ohne explizit Podcatcher, also ohne Programm, dass das explizit macht, das ist nicht so ganz klar. Also wie gesagt, das Erste ist, Podcasts werden auftauchen in der Google-Suche als Bürger erster Klasse, so wie die das bezeichnen, also eben passend zu den Resultaten, die es schon jetzt gibt. Dann ist die Idee, dass egal auf welchem Device man das hört, dass das sozusagen dank des Google Assistant durchgängig so sein wird, dass man da diesen Content dann sehen kann. Und die Idee ist, dass die Spracherkennung also Sprech- und Spracherkennung von Google hier neue Möglichkeiten eröffnen wird. Das soll dann in dieser Artikelserie, von der ich hier einen Artikel habe, soll das hier dann entsprechend thematisiert werden bzw. ausgebaut werden. So, und was jetzt schon passiert ist, dass wenn man in der Google-Suche den Namen eines Podcasts angibt und das Wort Podcast, dass man dann so ein Auswahlfeld kriegt, also Hackable, jetzt in dem Fall Hackable Podcast, Recent Episodes, und dann sieht man die letzten Episoden, kann sich alle Episoden anzeigen lassen. Und wenn man dann alle Episoden hat, mal gucken, ob das im Desktop auch geht. Mal schauen, Hackable Podcast, so. Ja, im Desktop funktioniert das eben so nicht, ja. Aber mobil funktioniert das, das finde ich ein bisschen schade. Also mobil kann man sich dann alle anzeigen lassen, und dann hat man oben auch so ein Drei-Punkte-Menü, also kein Hamburger, sondern, ah ja, das habe ich jetzt gelernt, ein Döner-Menü, also drei Punkte übereinander. Und dort kann man dann sagen, das Ding abonnieren, und man kann auch sagen, leg es auf den Desktop ab. Inwiefern das dann im Google Assistant auch auftaucht, ist eine interessante Frage. Das müsste man dann mal schauen. Ich gucke das gerade mal bei meinem Handy. Aber da sehe ich jetzt spontan noch nichts. Da muss man da mal gucken. Also ich habe jetzt schon zwei Podcasts hier abonniert. Vielleicht muss man das auch irgendwie hinzufügen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo man das hier Feed anpassen. Genau, jetzt muss man mal gucken, ob es da auch ein Podcast. Ah ja, genau. Hochfolgen aktiv. Nee, das ist was anderes. Pendelstrecke, weitere Einstellungen, mehr Anzeigen, Flüge, Quellen, weiß man nicht. Nee, also wirklich, momentan finde ich da also noch nichts. Zumindest nicht im deutschen Interface. Also man kann es momentan im Assistant, beziehungsweise in dem, was mal früher Google Now hieß, noch nicht so richtig anpassen. Wenn ich jetzt zum Assistant sage, Podcasts, dann sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt die Sachen, die ich da abonniert habe. Also wird sich dann vielleicht noch was tun. Auf jeden Fall will man hier das möglich machen, das relativ spontan hier abonnieren zu können und hoffentlich auch im Überblick zu haben, was man dann da sehen kann. Also das ist das, was sich neu tut. Und mein Plan ist jetzt mal so, wenn ich es hoffentlich schaffe, alle drei Tage zumindest eine neue Folge von Video auf Audio zu konvertieren. Vielleicht nicht immer ganz in der Reihenfolge, wie ich sie auch gesendet habe. Dadurch vielleicht sogar, ja, also ich glaube, ich werde mal einfach versuchen, vielleicht jeden Freitag oder so, was weiß ich, morgens um 5 eine Podcast-Folge so einzustellen, dass sie entsprechend dann live geschaltet wird. Und das sollte eigentlich möglich sein, weil dann kann ich auch mal im Batch ein paar hintereinander wegmachen kann das entsprechend vorbereiten. Weil so ein bisschen Backlog an Evergreen-Content habe ich ja sowieso. Momentan plane ich auch meine ein Snippet Karl Marx oder ein Snippet Kapitalreihe, weil ich hier eine Volksausgabe sozusagen von Karl Marx Kapital habe. Und das würde ich dann vielleicht auch immer mal so ein Schnipsel davon nach dem Zufallsprinzip vom Podcasten und ein bisschen kommentieren. Also heute bin ich auch schon auf einen interessanten Schnipsel gestoßen. Mal gucken, ob ich den auch wiederfinde. Und den gibt es dann auch gleich noch als Videofassung. Und vielleicht werde ich es auch schaffen, immer gleich, wenn ich ein Video aufnehme, das Video gleich zu audiofizieren und gleich als Podcast-Link bereitzustellen. Als Podcast-Abo-Link habe ich, glaube ich, auch extra was vorbereitet, beziehungsweise man kann dann einfach auch meine Blog-URL abonnieren, und immer wenn halt ein Podcast drin ist, kann man das entsprechend dann bekommen. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn Google das vielleicht auch als Knopf anbieten würde, dass man sagt, offer this YouTube video as an audio podcast also oder irgendwie sowas. Das fände ich eigentlich auch relativ elegant, das dann so zu machen, weil dann können die Leute, die nur was auf die Ohren haben wollen, das entsprechend machen. Gut, Also wie gesagt, Google schiebt das Thema Podcasts nach oben und ich werde auch versuchen, das etwas mehr zu priorisieren. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Möge der Saft mit euch sein, lebt lange und in Frieden. Und tschüss, ich freue mich über Däumchen nach oben bei YouTube. Ich freue mich über Abos als Podcast oder bei YouTube. Ich freue mich, wenn ihr bei YouTube dann auch noch das Glöckchen drückt und dann jedes Mal Bescheid kriegt, wenn ich live auf Sendung bin. Außerdem freue ich mich natürlich auf Feedback und Vorschläge, zu was ihr vielleicht anmerken möchtet, dass ich vielleicht zu viel oder zu wenig die Bilder beschreibe oder was auch immer, wie ihr die Idee findet, ob ich das mit den Podcasts doch lieber lassen soll, obwohl Google das entsprechend hochpusht. Was auch immer, ich freue mich über Feedback, entweder bei ogok.de oder auf meinem YouTube-Kanal. Da sind die Kommentare jeweils freigeschaltet oder bei Google+ oder bei Xing oder sonst wo ihr diesen Content gefunden habt. Danke und tschüss.